Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 973 an Schiller. Mit einer Anfrage, wie Sie sich befinden, will ich über unsere Angelegenheit nur einiges sagen, damit Sie vorläufig erfahren, wie es steht. Die Hälfte der Übersetzung glaube ich in der Mitte Januars, die andere Hälfte zu Ende abliefern zu können. Mit dem, was dabei zu sagen wäre, sieht es schon etwas weitschichtiger aus. Anfangs geht man ins Wasser und glaubt, man wolle wohl durchwarten, bis es immer tiefer wird und man sich zum Schwimmen genötigt sieht. Die Bombe dieses Gesprächs platzt gerade in der Mitte der französischen Literatur und man muss sich recht zusammennehmen, um zu zeigen, wie und was sie trifft. Überdies lebt Palissot noch im 74. Jahre, wenn er nicht vergangenes Jahr gestorben ist. Umso mehr muss man sich hüten, keine Blößen zu geben. Auch ist manche kritische Bestimmung innerhalb des Dialogs schwerer, als ich anfangs dachte. Das Stück »Die Philosophen« erscheint darin als ein erst kurz gegebenes und es war den 20. Mai 1760 zum ersten Mal in Paris gespielt. Der alte Rameau lebte noch. Dies setzte die Epoche, also wenigstens vor 1764, wo er starb. Nun wird aber der Trois-Cycle de la Littérature Françoise gedacht, die erst 1772 herausgekommen sind. Man müsste also annehmen, dass der Dialog früher geschrieben und nachher wieder aufgefrischt worden sei, wodurch solche Anachronismen wohl entstehen können. Bis man aber in solchen Dingen etwas ausspricht, muss man sich überall umsehen. Wann also diese Zugabe fertig werden könnte, ist schwerer zu berechnen, da ich auch vor Ostern die Schilderung Winckelmanns liefern muss, die doch auch nicht aus dem Stegreif gemacht werden kann. Welches alles ich zu gefälliger Betrachtung einstweilen habe melden sollen. Übrigens befinde ich mich ganz leidlich und nicht ganz untätig, der ich in Erwartung eines Bessern ein gleiches wünsche. Den 21. Dezember 1804, Goethe.